WDR 3. Wolfgang stürzt ab mit dem Flugzeug. Das Ding will und will einfach nicht auf dem Boden aufschlagen. Doch passiert das gerade wirklich? Passiert das Leben wirklich? Claire, bist du's? Vielleicht. Frank Spilker, Frontmann der Band Die Sterne, in seinem ersten Hörspiel über Lebens- und Liebeskrisen. Na gut. Mit dabei Johann König. Boah, öde. Zwei ohne Musik. Morgen um 19 Uhr in WDR 3 Hörspiel. Und danach zum Download auf wdr3.de. Es ist 19 Uhr. WDR aktuell. Die Nachrichten mit Christoph Hoffmann. Guten Abend. Die Wählerinnen und Wähler haben uns einen Auftrag gegeben. Und wir hatten eine solche Situation noch nicht. Und deshalb habe ich die Worte des Bundespräsidenten heute sehr aufmerksam vernommen. Angela Merkel im ARD-Brennpunkt, der um 20.15 Uhr ausgestrahlt wird. Sie bezieht sich auf die Worte von Bundespräsident Steinmeier, der fordert, dass alle Parteien ihre jeweilige Haltung noch einmal überdenken sollten. Sie seien zur Bundestagswahl angetreten, um Verantwortung für das Land zu übernehmen. Da dürfe man sich nicht drücken, sagte Steinmeier. Merkel überlegt jetzt, ob sie nach dem Scheitern der Jamaika-Sondierungen noch einmal auf die SPD zugeht. Es hat ja nach den heutigen Beschlüssen erst einmal den Anschein, als wenn die Sozialdemokratie weiter nicht bereit ist, Verantwortung zu übernehmen. Das muss die Sozialdemokratie natürlich für sich selbst entscheiden, aber ich bin zu Gesprächen natürlich bereit. Sollte die SPD trotz des Appells Steinmeiers weiter nicht über eine Koalition reden wollen, gibt es noch die Möglichkeit einer Minderheitsregierung. Die strebt Merkel nach ihren Worten aber nicht an. Die SPD-Fraktionsvorsitzende Nahles sieht Bundeskanzlerin Merkel weiter in der Pflicht, eine Regierung zu bilden und nach Lösungen zu suchen. Die SPD stehe auch nach dem Scheitern von Jamaika nicht für eine große Koalition zur Verfügung und werde nicht Lückenbüßer spielen. Jetzt, wo die Not groß ist, die selbstverschuldete Not, da sind wir dann gut als staatsmännische Reserve für Frau Merkel. Das ist nicht unsere Haltung. CDU-Fraktionschef Kauder kritisierte die Absage der SPD an eine Regierungsbeteiligung. Nach dem, was die SPD-Fraktion erklärt hat, widersetzt sie sich ausdrücklich dem Wunsch des Bundespräsidenten, hier in dieser Frage Verantwortung zu übernehmen. Das Scheitern der Jamaika-Verhandlungen mit CSU, FDP und Grünen nannte Kauder überraschend. Man hätte zu guten Ergebnissen kommen können. Eine Chance für die Menschen in Deutschland wurde nach seinen Worten vertan. Jetzt weitere Meldungen. Die EU-Arzneimittelagentur EMA zieht aus London nach Amsterdam um. Für den Standortwechsel, der wegen des Brexits nötig ist, hatte sich auch Bonn beworben. Die ehemalige Bundeshauptstadt war aber schon in der ersten Runde ausgeschieden. Noch im Rennen ist Frankfurt um den neuen Standort für die Europäische Bankenaufsicht EBA. Die USA stufen Nordkorea offiziell als Unterstützer von Terrorismus ein. US-Präsident Trump erklärte in Washington, er habe die kommunistische Regierung wieder auf eine entsprechende schwarze Liste gesetzt. Nordkorea war vor 9 Jahren von der Liste gestrichen worden. Morgen will das amerikanische Finanzministerium weitere Strafmaßnahmen gegen das Land verkünden. In Simbabwe bereitet die Regierungspartei Medienberichten zufolge die Amtsenthebung von Präsident Mugabe vor. Dieser hatte am Mittag ein Ultimatum seiner Partei zu einem freiwilligen Rücktritt verstreichen lassen. Das Amtsenthebungsverfahren soll morgen im Parlament in Gang gesetzt werden. WDR aktuell. Aus der Region. In Düsseldorf hat der Prozess gegen 2 Syrien-Rückkehrer begonnen. Die beiden 21 und 26 Jahre alten Männer müssen sich vor dem Oberlandesgericht als mutmaßliche Mitglieder der Terrormiliz IS verantworten. Martin Höke, WDR Düsseldorf. Die Anklage basiert vor allem auf den Angaben des 26-Jährigen aus Hagen. Er hat nach seiner Rückkehr bei den deutschen Behörden umfassend ausgesagt. Angeblich wollte der gebürtige Hagener in Syrien nur humanitäre Hilfe für die Opfer des Bürgerkriegs leisten. Doch bei der Terrormiliz IS wurden er und der Hauptangeklagte als Kämpfer geführt. Nach nur einer Woche Ausbildung hatten beide genug. Unter dem Vorwand heiraten zu wollen, waren sie 3 Wochen später zurückgekehrt. Das Wetter in Nordrhein-Westfalen. Die kommende Nacht bleibt dicht bewölkt und verbreitet fällt weiter Regen, zum Teil auch kräftig. Die Temperaturen liegen zu Beginn der Nacht bei 9 bis 5 Grad. Gegen Morgen soll es wärmer werden. Morgen fällt dann bei grauem Himmel nur noch gelegentlich Regen. Am Nachmittag kann es im Rheinland auch mal auflockern. Detmold kommt morgen auf maximal 10 Grad. Wesel und Düsseldorf schaffen 12. Das war WDR aktuell. WDR 3 Hörspiel. Herzlich willkommen zu einer Geschichte, die uns jetzt in den guten alten Kohlenpott führen wird, wo ja zurzeit einiges im Wandel ist. Viele alte SPD-Arbeiterhochburgen wurden bei der Bundestagswahl von der AfD übernommen oder empfindlich verunsichert. Wahrscheinlich auch, weil sich grundsätzlich so vieles so schnell verändert und auch so etwas wie der Glaube an die Menschheit ins Wanken gerät. Fritz und Willi sind mit all dem ein bisschen überfordert. Zum Beispiel stehen sie plötzlich vor den geschlossenen Türen ihrer Stammkneipe und spüren einfach, dass sich immer mehr Teile ihres Lebens in Luft auflösen. Was die beiden mit den restlichen Teilen machen, das hören Sie jetzt. Fritz und Willi von Karl-Heinz Bölling. Regie Frank-Erich Hübner. Dicht. Ja, die auch. Hat er kein Wort von gesagt. Geschäftsaufgabe wegen Krankheit. Was kann man in der Kneipe für eine Krankheit kriegen? Obwohl das Bier 1,40 Euro kostet. Mein Vater hat ja auch schon sein Bierchen getrunken. Und nun? Erwin, mach auf! Ja, nützt kein Schein, Willi. Eine Kneipe nach der anderen macht pleite. Ende. Ja, Fritz, da bringt Schreien nichts mehr. Das war ja doch so eine richtige, alte, gemütliche Kneipe. Da konnte sitzen und erzählen. Aber da konnte der Erwin nicht von leben, von erzählen. Der braucht auch Geld. Ja, nach Erika? Nee, bei der kannst du keinen Deckel machen. Und die ist mir zu eingebildet. Nur weil sie mal mit dem Studierten im Bett gegangen ist. Mit dir? Seit wann habe ich studiert? Hau ab! Macht dir das Spaß, nach der Tauben zu treten? Hab keine Beziehung mehr zu Tauben. So wie der Erwin keine Beziehung mehr zu uns hat. So wie das Ding, die Fabrik, keine Beziehung mehr zu uns hat. Deine Eltern zum Beispiel sind tot. Ne? Willst du jetzt sagen, die hätten keine Beziehung mehr zu dir? Das ist was anderes. Ich pfleg das Grab, das täte ich immer. Auch wenn meine Eltern mich noch mehr vermöbelt hätten. Wenn du tot bist, das ist wie eine Vergebung deiner Sünden. Ich bin außerdem nicht nachtragend. Ja, gehen wir nach Erika? Meinetwegen. Vielleicht wissen die noch gar nicht, dass der Erwin pleite ist. Tag, Willi. Tag, Erika. Tag, Fritz. Tag. Was trinkt ihr? Zwei Pils. Bei Erwin ist brechend voll. Da stehen sie in Viererreihe vorm Tresen. Von mir aus. Erwin gibt uns Freibier. Erwin ist heute gut drauf. Ich weiß das länger als ihr, dass Erwin zu hat. Länger als ihr. Konnte der die Pacht nicht bezahlen? Was man so hört, war das so sein Grund, ja. Ich erzähle aber nichts. Ich mache wegen anderer Menschen ihr Schicksal kein großes Theater. Ich habe was Besseres zu tun. Toten Sonntag, ist das hier zu? Toten Sonntag? Nee, ich habe auch. Warum? Weil ich Toten Sonntag Durst habe. Von Trauern. Wo er mir jetzt zu hat, nur bei dem, da wussten wir ja die Öffnungszahlen. Ne? Toten Sonntag ist auf, bei mir jedenfalls. Heute habe ich zu meiner Frau gesagt, ist dir schon mal der Gedanke gekommen, dass es was geben müsste, wo sich ein Mensch ohne Grund einfach in Luft auflöst? Ja, einfach so. Auch ohne Gedanke daran. Oder ein Vorsatz. Da steht jemand vor dir, den du besonders gut leiden kannst und plötzlich ist da nichts mehr. Absolut nur Luft. Hat auch keinen Knall gegeben oder eine chemische Reaktion. Nix, nix, nix, nur Luft. Nur ein helles Erika. Was gibt's doch gar nicht, Willi, Mensch. So was kommt doch nicht vor. Erika mir auch noch eins. Ich glaub an alles. Ich glaube auch an das Gute im Menschen. Und wenn du richtig glaubst, ist alles möglich. Wollt ihr den Würfelbecher? Nee, heute nicht. Oder willst du, Fritz? Nee. Lass es euch schmecken. Also, ich glaube nicht an das Gute im Menschen. Weil der Mensch zu viel vom Affen in sich hat. Ja, was gibt's denn da so blöd zu glotzen, ne? Jeder Mensch hat was von seinen Vorfahren in sich, oder nicht? Affen beerdigen zum Beispiel ihre Eltern nicht. Das ist lange her mit den Affen. Je weiter wir uns von früher entfernen, je weniger haben wir von den Affen im Körper. Also Willi hat gesagt, er glaubt an das Gute im Menschen. Und ich habe gesagt, ich glaube nicht dran. Nee, es hat jeder seine Erfahrung, hat vielleicht mit den Affen überhaupt nichts zu tun. Die Affen hat jeder im Körper. Das ist total unabhängig von den Erfahrungen. Das Bier ist nicht richtig kalt, Erika. Für dich kalt genug. Du hast dir mein Argument zu eigen gemacht. Wer? Ich? Ja klar. Ich hab da zuerst von den Affen erzählt. Und du redst jetzt so, als wenn du der Schlaumeier bist hier von diesem Thema. Mann. Wahrscheinlich ist er irgendwie pleite gegangen, weil er geglaubt hat, er muss immer bloß freundlich sein zu seinen Gästen, weißt du. Muss immer zustimmen, zum größten Scheiß. Immer Ja und Amen sagen. Ja. Der hätte was anderes lernen sollen. Von hätte hat man nix. Ich hätte mir dein Argument zu eigen gemacht? Von den Affen, ja. Das ist ja hochinteressant. Die Wirtin schlägt sich auf die Seite des Menschen, der mich beleidigt. Beleidigt? Willi, hör mal. Nicht anpacken. Lass meine Hand los. Ich dulde in meiner Gastwirtschaft keinen Streit. Auch von dir nicht, Willi. Dann musst du gehen. Ja. Ich zahle. Er hatte 3 Bier. 93. 4. 10 zurück. Bitte sehr. Danke. Wie alt ist der Willi eigentlich? Ich glaube 69. Warum? Ich habe mal gelesen, je älter man wird, je größer ist die Chance, an Alzheimer zu erkranken. Und den Beginn, den merkt man gar nicht. Das geht ganz langsam. So langsam, wie ein Jahr vergeht. Ach, der Willi hat keinen Alzheimer. Kann man nie wissen. Ich mache nächsten Monat auch nicht mehr den ganzen Tag auf. Lohnt sich nicht. Ja. Die Trinkhallen machen auch der Reihe noch zu. Dafür machen die Kaufhäuser länger auf. Die Bücher sind nicht alt, die sind wertvoll. Und wenn ich sage, ich kostet ein Stück für Euro, dann meine ich das. Leckere Bratwürste! Und die Erika hat dich wirklich rausgeschmissen. Grundlos. Ja, grundlos. Und der Fritz steht daneben und sagt nichts, diese Schweinebacke. Gell, noch nie mal die Bibeln laufen heute. Evangelische Gesangbücher. Vorhin habe ich eins verkauft. Erika hat zu mir gesagt, sinngemäß, dass ich mich nach dem Wind drehe, wo er am besten steht. Von wegen der Affen. Verstehe kein Wort. Affen? Ja, ist auch egal. Was ist mit Erwin? Erwin hat geschlossen. Bald haben alle geschlossen. Da musst du mein Bier von der Bude holen. Wenn du noch eine Bude findest. Möchten Sie eine Bibel kaufen? Nur 20 Euro. Ziemlich wertvoll. Der Pfarrer, dem die gehört hat, der hat sich ersoffen. Eine Bratwurst. In der Möhnetalsperre. Ja, bitte. Guten Appetit. Von deiner Bratwurst würde mir schlecht. Auf dem Flohmarkt muss es solche Bratwürste geben, liebe Eva. Da du mein Mann bist. Seit Jahrzehnten. Das ist mir ein Rätsel. Früher waren eben andere Zeiten. Weißt du was? Es müsste so ein Mittel geben. Dass man sagt, ach, da stand da eben ein Mensch und plötzlich ist er Luft. Ich will nicht sagen, dass der dann platzt oder so. Nee, der ist weg. Das Thema kenne ich irgendwoher. Was soll ich denn hier Besseres anbieten als geistliche Bücher? Sowas muss man doch kaufen. Ich kann ja nicht den Schund anbieten, den du liest. Da müsst ihr mich ja schämen. Muss ich mir hier auch noch Beleidigungen anhören? Ich könnte hier so abhauen. Stehe ja nicht freiwillig. Rente wird gekürzt und Nee, Servietten habe ich nicht. Ich nehme mal eben gern diese Hefte. Tut das irgendjemand weh? Ja, mir. Darum bin ich gern nach Erwin gegangen in den Hansakrug, damit ich mal was anderes sehe als dein Gesicht, das dir wehtut. Guck's jedenfalls immer so, als ob es dir wehtut. Kannst ja jetzt immer nach Erika gehen. Wo Fritz hingeht, geh ich nicht hin. Bibeln, Gesangbücher, schöne Literatur. Hast du neu tapeziert, mein Schatz? Gib mir erstmal eine Kohle, Fritz. Ja, da. Und jetzt zieh dir mal die Hose aus. Ah, mach ich. Boah, du bist aber kalt. Und, was hast du heute so gemacht? Wo warst du denn so? In der Kirche war ich. In der Kirche warst du? Mhm. Warst du auch schon in der Kirche, Susi? Beim Pfarrer beten und beichten? Hast ja getrunken. Zieh die Hose ganz aus. Fritz. Ich heiße Fritz. Fass mich nicht an. Erst wenn ich sage. Glaubst du an das Gute im Menschen, Susi? Ich nicht. Stammen wir nicht alle vom Affen ab? Ich nicht. Du auch. Mein Gott, was bist du kalt. Aber komm, ach nee, ich kann jetzt nicht, du. Hast du mal ein Bier da? Ein Bier? Ich hab ein Piccolöchen. Der Erwin, der hat schon als Kind, oder hat er die Bierkisten aus dem Auto geholt. Das konnte der gut. Mein Beruf, da müsste immer was mit Bier zu tun haben, der Erwin immer gesagt. Ah, jetzt ist er pleite. Und warum bin ich hier? Womit habe ich mich als Kind beschäftigt, hä? Warum bin ich jetzt im Puff? Meinst du, ich wollte ewig beim Fleischer stehen und Fleisch verkaufen? Ne, du vielleicht, ich nicht. Ich wollte dich nicht beleidigen, Schatz. Mich beleidigen geht nicht, Fritz. Sag mal, die Gläser? Gläser habe ich nicht, Brüsselchen. Prost. Meine Frau ist gestorben gestern. Morgen wird sie beerdigt. Was? Ich denke, du bist nicht verheiratet. Und in der Note erzähle ich was Privates? Ja. Meine Elisabeth ist tot. Schöne Tote. Und schöne Grenze. Habe ich schon alles bestellt. Guck mal, eine Flasche habe ich noch. Mhm. Hat mir viel gegeben in unserer Ehe. Also ich war gutmütig, du. Komm, ich brauche jetzt eine Anzahlung. Flasche kostet 30 Euro. Sag mal, ich bin ja offen für alles. Ich habe viele Ideen. Aber wie muss ich mir das jetzt vorstellen, wo mein Geld bleibt? Hä? 30 Euro für zwei Gläser hier so billige Pülleke Sekt? Zwei Sekt, 60 Euro. Hör mal, ich habe dir schon 50 gegeben. Das war für den Verkehr. Haben wir ja nichts von gemerkt. Ja, weil du nicht kannst. Aber Geld zurück gib es nicht. Gibt's nirgendwo. Hör mal, wo ist meine Hose? Da an der Wand. Kennst du Erwin? Wen? Den Wirt vom Hansakuch? Nee, muss man den kennen? Kennst du nicht, schon klar. Aber Erika, kennst du die? Wieso ist die auch ein Puff? Erika hat eine Gastwirtschaft. Weißt du, was die für ein Glas Sekt nimmt? Wenn du nicht bezahlst, dann rufe ich die Bullen, das sag ich dir aber. Ja, ja, komm hier, da, hier ist dein Geld. Komm, jetzt verpiss dich. Was weiß ich, sie können von mir aus platzen, sich in Luft auflösen. Ne? Ihre Eltern, die haben bestimmt viel Freude an sie, ja. Ihr Beruf, da kann man ja richtig gut mit angeben. Raus ne? Jetzt! Moment. Wo ist meine Brieftasche? Weiß ich doch nicht. Da waren 300 Euro drin. Und meine Ausweise. Komm mal her, Fritz. Komm mal her. Dir habe ich das Geld aus meinem Portemonnaie gegeben. Wo ist... Ganz ruhig. Such jetzt mal hier schön was überall. Meine Brieftasche, Mensch. Hast du die geklaut? Ich hab doch deine Brieftasche nicht. Wenn ich im Puff gehe, nehme ich normalerweise nur Passgeld mit. Mensch, Hausdurchsuchung. Hier muss mal eine Hausdurchsuchung gemacht werden. Lass du dich mal lieber selbst untersuchen. Sollte eine Beleidigung sein? Obwohl ich meine Brieftasche mit viel Geld vermisse, wagen Sie es, mich zu beleidigen? Jetzt pass mal auf, Fritzchen schlau, ja? Hier ist ein Puff und keine Kirche. Hier ist nicht der Kölner Dom, aber geklaut wird hier auch nicht. Hier geht es ehrlich zu. Ware gegen Geld, verstehst du? Da waren 300 Euro drin. Ja? Ja, natürlich bin und ich frei. Und meine Ausweise. Wie immer, logisch. Gut, 5 Minuten, okay. So, komm, mach Mücke, ich bekomme Kundschaft. Das hat ein Nachspiel, meine Liebe. Das hat ein Nachspiel! Also, ich habe etwas entwendet. Das heißt, gefunden. Sie wissen, Herr Pfarrer, ich betreibe eine Gastwirtschaft. Das läuft nicht mehr so wie früher. Und da habe ich auf dem Klo, auf der Toilette, da habe ich bei den Männern eine Brieftasche gesehen. Lag auf dem Boden. Es waren 100 Euro drin. Und die Papiere vom, soll ich den Namen sagen? Also Fritz heißt er, den Nachnamen kenne ich nicht. Weil ich doch an Gott glaube, Herr Pfarrer. Darum, weil es mich auch in meiner Seele zwickt, das schlechte Gewissen. Ich bin vollkommen für die Kirche. Ich habe gerade eben 10 Euro in den Opferstock geworfen. Hallo? Herr Pfarrer, sind Sie noch da? Gott sei Dank, da sind Sie ja. Wissen Sie, die meisten Menschen glauben ja, dass wir von den Affen abstammen. Ich glaube das nicht. Was soll ich denn nun mit dieser Brieftasche machen, Herr Pfarrer? Ich hab keine Lust mehr, jeden Abend Fernsehen gucken. Ich will mal was anderes machen. Geh ins Bett, Willi. Schlaf deinen Rausch aus. Jeden Abend der gleiche Scheiß aus der Kiste. Nur Köpfe. Keine Beine, nur Zähne. Am schlimmsten sind die Weiber. Lies doch was. Jetzt soll ich lesen? Geh ins Bett und lies was. Wie denn? Geh einfach. Hab aber keine Lust zu lesen. Du bist betrunken. Du ekelst mich an. Bitte? Und der Trödel hier, der kotzt mich an. Hat halt Zeug. Kauft er mal einer was hier? Kaum. Ich habe 123 Bratwürste verkauft, Eva. Ist das nix? Ist das null? Nein, das ist gut. Gut ist das. Ah, gut, gut. Zisch ab, geh ins Bett. Ich will in Ruhe den Film sehen. Du solltest mich mal in Ruhe ansehen. Mich, deinen Mann. Mich solltest du mal abhorchen, weil mein Herz... Ich weiß. Der Takt, der Motor, der... Aber das ist dir ja Piepe, ob ich eines Tages einfach so umfalle. Ja, bei Erika eine Theke. Die hat mich rausgeschmissen, das verzeih ich dir nicht. Schmeißt man als Wirtin einen Stammgast raus? So was ist kein guten Wirt, der seinen Stammgast rausschmeißt. Kann ja alle rausschmeißen. Da ist keiner mehr da, der sind jetzt nicht. Kann sie ihr Bier alleine trinken. Ciao, Willi. Tag, Enzo. Stör ich? Nee, komm rein. Ciao, Eva. Nimm Platz, Enzo. Willi, hol Enzo mal was zu trinken. Was macht Rom, Enzo? Du, der Willi will gar nicht ins Bett. Hat er was gemerkt? Quatsch. Sei still. Rom, Weihnacht. Willi, siehst gut aus. Wie ein junger Held. Wie ein Germane. Ich war auch mal so jung wie du, Enzo. Das Stück Leben, was du jünger bist, das kenne ich, weil ich es gelebt habe. Aber kenne ich mehr als wie du, das Leben. Ich kenne mehr Zeit als wie du. Mehr Zeit? Gott kennt die Zeit. Bist du Gott? Habt ihr schon mal den Papst gesehen? Im Fernsehen. Der Papst lebt in Rom. So. War schönes Wetter in Rom. Bin spazieren gegangen. Einfach so bummeln oder mit Ziel? Ich ging in Richtung Vatikan. Und weiter? Ich hab gehört, da wohnt der Papst. Waren viele Menschen unterwegs? Tausende. Alle in eine Richtung. Und? Dann sah ich ihn. Ganz plötzlich stand er auf dem Balkon. Der Papst. Ich würde wegen dem Papst nicht nach Italien fahren. Aber der Enzo, der ist ja von da. Es gibt bestimmt Römer oder Italiener im Allgemeinen, die haben den Papst noch nie gesehen. In jeder Stadt, auf der ganzen Welt gibt es Menschen, die haben den Papst auch dann nicht gesehen, wenn er bei ihnen zu Besuch war. Aber der Enzo, der wollte den Papst sehen, daran ist ja nichts auszusetzen. Was habe ich davon, dass Enzo den Papst gesehen hat? Oder Schwester Walburga aus Bestwig in Sauerland. Oder Pater Alfred aus Meschede. Hab ich was davon? Nee. Dann hast du von gar nichts was, Willi. Weil alles um dich herum dir nichts bedeutet. Dann hast du auch von Eva nichts. Dann bist du eine Egoiste. Kann man sagen. Enzo hat recht. Wenn der Herr Enzo jetzt mal hier platzt, was ist dann? Kriegt dann der Papst eine E-Mail? Enzo ist geplatzt? Enzo bekäme nicht mal eine Todesanzeige. Wie denn? Soll man da drin schreiben, der Tote ist tot, weil er geplatzt ist? Der kriegt nicht mal ein Grab. Man kann keinen beerdigen, der sich in Luft aufgelöst hat. Also, ich bin nicht zu euch gekommen, um über so Sachen zu sprechen. Wir können ja über Hunde sprechen. Hunde? Meinetwegen. Ja, aber was für Hunde? Das ist entscheidend. Ein Dackel ist klein wie Enzo. Ein Schäferhund ist groß wie... Wie du, ja. Mensch, Willi, geh im Bett, du Meine stirbst. Betrachtungen sind vollkommen wertfrei. Kein Mensch sollte sich betroffen fühlen von dem, was ich sage. Ich rede nur mit mir selber. Ich liebe doch Italien. Die Sonne, die Häuser. Eva hat gesagt, ihr wart noch nie im Ausland. Ihr fahrt seit 40 Jahren nach Freudenstadt. Ja, aber Freudenstadt hat sich in den 40 Jahren verändert, Enzo. Man kann sagen, wir fahren nach Freudenstadt seit 40 Jahren. Aber das ist nicht mehr das Freudenstadt wie damals. Mein Mann, der fährt eben gerne in Nordschwarzwald, weil er viel liest. Wer, ich? Doch, von dem Heimatdichter da. Diesem, wie heißt der noch? Die Geschichten vom Köhler und das kalte Herz und so. Ich muss so reden, um ihn zu beruhigen. Sie. Ja, mein Mann, der sagt nichts, was ich nicht auch sagen würde. Wir leben schon so lange zusammen, das verbindet. Da braucht das keine sexuellen Länder wie Italien oder so. Das haben wir nicht nötig. Wir können uns vorstellen, womit Italien groß geworden ist. Das war wie ein Netz sozusagen für alleinstehende Frauen oder Männer. Nichts für uns. Willi und ich, wir brauchen das alles nicht. In Italien brauchen alte Männer viel Schlaf. Interessant. Ja, die schlafen 12 Stunden da, die alten Männer. Wie soll ich das verstehen? Was wird hier von mir verlangt? Mein Schicksal bestimme ich immer noch selber, mein hochverehrter Herr Enzo. Ich habe lange begriffen, dass Sie mit meiner Frau allein sein wollen. Sie sehen zwar nicht aus wie eine Taube, aber besteigen möchten Sie meine Frau trotzdem. Ist das so? Was ist los? Kann ich davon ausgehen? Pfui, Willi, pfui! Ihr Besuch, mein werter Herr, dient Ihrer Befriedigung. Was Sie reden, ist nur Ablenkung. Das Vergnügen werde ich Ihnen versalzen. Willi, Willi, bist du verrückt? Enzo, Enzo, Willi, was hast du getan? Enzo, Gott, oh Gott, was für eine Kacke. Ja, hier ist Willi. Ich bin beklaut worden. Fritz? Dafür habe ich jetzt keine Zeit. Puff. Ja, was soll ich denn jetzt machen? Meine Brieftasche ist weg. Mein Geld. Soll ich eine Anzeige machen? Fritz, das ist mir egal. Ja, aber man muss doch einem normalen Bürger mehr glauben als so einer. Verstehst du? Ich habe jetzt keine Zeit, Fritz. Ich komme mal eben rüber, ja? Hör mal, jetzt? Es ist 11 Uhr nachts, Fritz. Eva ist schon im Bett gegangen. Na gut. Ja, dann geh zu Erika. Ja, mach das. Ja, aber ich hab kein Geld mehr. Ja, dann mach eben Deckel. Und nerv mich nicht. Ende. Diese Fußballspieler, die können mich alle am Arsch lecken. Weißt du, wenn die kein Geld haben, die kriegen sofort was Neues. Ne? Unser Einzel muss zusehen, wo er bleibt. Ja, und deswegen finde ich es gut, dass es so Menschen gibt wie dich, Erika. Weißt du, denen man vertrauen kann. Wo man ab und zu auch mal sein Bier auf dem Deckel trinken kann. Ja, das gibt's hier überall. Prost. Prost, Fritz. Ja, soll ich Mitleid haben? Ja, zum Beispiel mit einer Nutte, wenn man die einsperrt? Mann, wer sich in Gefahr begibt, der muss damit rechnen, dabei umzukommen. Es gibt natürlich aber auch Delikte, ja, die kommen einfach so daher. Die sind plötzlich da. Man rutscht da so rein, ohne dass man es will. Ich nicht. Nee. Ich nicht doch. Mein Vater, ne? Mein Vater war immer gut zu mir. Meine Mutter war immer sehr gut zu mir. Alle meine Verwandten, weiße Weste. Da ist nichts so, was man nicht erzählen kann. Weißt du was, Fritz? Ich geb dir einen aus. Mensch, Erika. Ja. Du, ich meine, dass der. Erwin pleite ist, ist hart, ne? Aber ich meine, der Erwin, das ist ein Mann, aber du... Ich habe auch meine Sorgen. Sorgen, ja. So. Ich habe meine Frau vor Jahren zu Grabe getragen, aber... Ja, man muss vergessen, ne? Sich ablenken, woanders hingehen. Damit man auf andere Gedanken kommt. Willi, der schläft. Aber Erika, die ist wach. Zum Wohl, Fritz. Auf deine Gesundheit. Ja, auf deine. Danke, mein Schatz. Wenn du mal klamm bist, ich leih dir was. Wie? Was denn? Natürlich kein Brot oder Bettwäsche. Es gibt Sachen, die sind zum Leihen tabu. Ich leih dir bis zu einem bestimmten Grad meine Freundschaft. Mhm. Ja, darunter kann man sich ja viel vorstellen. Freundschaft. Ja, ist ja schließlich ein Unterschied, ob eine 20-Jährige oder eine 60-Jährige die Freundschaft... Was willst du? Bist du besoffen? Wer bist du denn? Sigurd oder Hamlet? Ach. Kann nur zusammenkommen, was von vornherein schon passt. Ohne, dass man zum Beispiel mit einer Schönheitsoperation... Schönheitsoperation? Na, bei solchen Frauen ist der Mann im Vorteil, weil er hinter der schönen Fassade, da steckt doch ein Wrack, nicht? Und er weiß, sie ist von Anfang bis Ende ist sie verlogen. Erika, darf man alten Schuppen als neu verkaufen? Ich bin müde. Ich möchte zumachen. Ja, dann muss ich sagen, ich muss meinen Kopf entlasten. Erika, man hat mich im Bordell bestohlen. 300 Euro, Personalausweis, Blutgruppenausweis, Mitgliedsausweis von der SPD. Fotos von mir als Baby. Ach, interessant. Erika, ich baue auf deine Verschwiegenheit, ne? Am besten ist du schwörst. Unsinn, du weißt ja, ich bin gläubig. Ich bin ab und zu in der Kirche, das ist doch wie schwören. Und woanders könnte deine Brieftasche nicht sein? Vielleicht hast du sie verloren. Wahrscheinlich verachtest du mich jetzt, wo du weißt, dass ich im Bordell war, ne? Du, das war das erste und letzte Mal. Mann, ey. Im Bordell, da ist man nur Ware. Ja, nicht die Frauen. Ich bin die Ware. Nee, die habe ich nicht verloren. Die Brieftasche, die ist geklaut worden. Fritz. Hör mal, Fritz. Die lag hier auf dem Klo. Bitte? Ich habe sie gefunden. Hier ist sie. Ja, danke, Erika. Ich war auch schon beichten. Hör mal, 72, 80, 300. Stimmt, beichten warst du? Wieso das denn? Weil ich dich nicht sofort angerufen habe, Fritz. Ach. Weil ich es nicht aushalte, gefundene Brieftaschen bei mir liegen zu haben. Ich denke dann, das darfst du nicht, Erika. Das ist verboten. Du musst, was dir nicht gehört, dem Besitzer augenblicklich zurückgeben. Das verlangt meine Ehre, mein Glaube, meine Erziehung. Könnte ohne meinen Glauben und meine Erziehung nicht leben. Ich würde mich erschießen. Hier, sofort. Wenn du sagen würdest, er schießt dich, dann läg ich hier tot auf dem Boden. Aber leider geht das nicht. Ich habe keine Waffe. Weißt du, wer eine hat? Eine richtige Knarre? Der Willi. Er hat sie mir mal gezeigt. Dem traue ich alles zu. Sein Gesicht, weißt du, das ist eigentlich eine Maske. Tückische kleine Augen, die verraten das Ungeheuer. Nee, der Willi. Mensch, Erika. Ja, in Willi steckt ein Ungeheuer. Das spürt, das fühlt eine Frau. Ich will nicht von mir ablenken, sowas gibt's bei mir nicht. Jedwede Schuld, die ich auf mich geladen habe, die sitz ich ab. Man soll mich bestrafen. Wenn es sein muss, Einzelhaft. Eine Geldstrafe, wenn es sein muss. Aber ich kann nicht leben ohne Beichte. Ich würde im Gefängnis sofort Kontakt zum Pfarrer aufnehmen. Ach, Mensch, komm, lass Erika. Vielleicht verliebe ich mich, breche aus, tauche irgendwo auf der weiten Welt wieder auf. Als Mann, Fritz. Operation, Gesichtsoperation. Und wenn ich da noch lebe, dann möchte ich, dass du mir verzeihst, Fritz, dass ich dein Geld, deine Brieftasche, ich hab sie ja nur aufgehoben, Fritz, bis du kommst. Ja, ist ja schon gut, Erika. Aber ich hab nicht sofort alles Erdenkliche, alles Mögliche getan, um dich zu benachrichtigen. Verzeih mir, Fritz. Oder nein, verzeih mir nicht. Glaube mir ganz einfach. Glaube an das, was ich bin. Glaube an deine Gastwirtin Erika Schöffelberg. Ich glaube dir. Ich danke dir, Fritz. Und was ich dir jetzt sage, hör zu. Dieser Glaube besteht auf Gegenseitigkeit. Alles, was du mir ab jetzt sagst, glaube ich. Ich glaube dir. Ich verstehe. Aber... Es macht nur Sinn, wenn du ein Doppelbett hast. Also ich fühle mich im Einzelbett nicht wohl, Erika. Moment, Fritz, ja? Reden, aber nicht anfassen. Komm mir nicht so nahe. Mensch, immer seit einem halben Jahr, Erika. Seit einem halben Jahr, da habe ich nichts mehr, da habe ich nichts mehr gemacht. Verstehst du? Und ich will halt mal wieder machen. Ne? Und du hast doch so getan, als wenn du... Den Sekt habe ich spendiert, den brauchst du nicht zu bezahlen, Fritz. Aber jetzt geh, zisch ab! Bin keine Hure, merkt ihr das? Mensch, wer nachts mit Männern Sekt trinkt, der ist doch nicht astrein. Der ist so geil. Geil ist er doch! Und jetzt? Das war Notwehr. Ein Mord war das. Ein verfluchten Mord. Was, wegen dem Kerl soll ich jetzt ein Mörder sein? Du hast ihn abgeknallt. Im Affekt war das. Ich habe zu ihm gesagt, mein Schicksal bestimme ich immer noch selber, hochverehrter Enzo, sag ich. Sie möchten meine Frau besteigen. Ist das so? Kann ich davon ausgehen, sag ich. Quatsch jetzt nicht rum. Ihr Besuch, mein Herr, habe ich gesagt. Ihr Besuch dient ihrer Befriedigung. Das Vergnügen werde ich Ihnen versalzen, habe ich gesagt. Und dann habe ich geschossen. Das war im Affekt. Das war Notwehr. Mord, Willi. Eiskalten Mord. Man sollte jetzt erst einmal Gras über die Sache wachsen lassen. Also über Enzo Gras wachsen lassen. Aber hier kann er nicht liegen bleiben, auf unserem gepflegten Teppich. Ich fass es nicht. 30 alte Bibeln habe ich im Haus. 30 heilige Schriften. Und mein Mann erschießt unseren Nachbarn, unseren lieben Enzo. Das ist so schrecklich. Enzo war alleinstehend. Alleinlebende Männer, was müssen diese armen Menschen leiden? Was blieb ihm denn? Er hatte uns. Dich. Mich. Mich nicht. Er war bescheiden. Anspruchslos. Begnügte sich mit den Dingen, die in seiner Nähe waren. Die er nicht kaufen musste. Er liebte die Frauen. Und die Frauen liebten ihn. Ja, jetzt muss er aber weg. Weg. Enzo war beim Papst. Er war beim Papst, Willi. Wir müssen ihn wegschaffen. Los, Eva, jetzt sag auch mal was zur Sache. Oder lässt du mich jetzt im Regen stehen? Bist du etwa nicht auf meiner Seite? Ja, was ist? Polizei? Polizei? Nee, wieso? Hier ist Fritz. Hör mal, Willi, weißt du, meine Brieftasche hatte? Erika. Und weißt du, was ich glaube? Ich glaube, das Weib klaut. Oh, Fritz, das ist jetzt dein Problem, ja? Oh, wir haben ja schon 12:30. Bist schon im Bett? Nee, ich guck Fernsehen. Ist die Erde eigentlich schon gefroren? Nee, Frost ist noch nicht. Ja, obwohl, um Toten Sonntag rum kann es schon noch mal Frost geben. Sag mal, gehst du manchmal zum Friedhof, Fritz? Ich meine, nachts wird nicht beerdigt, oder? Ja, natürlich nicht. Man will ja was sehen bei einer Beerdigung. Eine Beerdigung braucht sich ja nicht zu verstecken. Wieso? Moment mal. Ist Eva tot? Ach, Quatsch. Willi, ich will mit Eva sprechen. Ich möchte sofort mit deiner Frau sprechen, Willi. Eva, das ist Fritz. Der will sofort mit dir sprechen. Wieso das denn? Hallo, Fritz? Ja, hallo, Eva. Was ist los? Eva, Gott sei Dank, du. Ich dachte schon. Ja, nur ist alles gut. Fritz, alles klar? Ja, die ganze Welt sieht schon ganz anders aus. Der Mond strahlt, glänzt. Der Mond schimmert. Du bist ja besoffen. Wenn dieser besoffene Kerl nur einmal anruft, dann vergesse ich mich. Willi? Willi! Weg. Beide weg. Das kannst du mir nicht erzählen, da dieser Rammler 96 Punkte verdient. Note sehr gut. Und guck dir mal den Kopf an. So kein Rammlerkopf, Mann. Viel zu schmal. Die Zuchtvorstellungen ändern sich eben, Fritz. Wird kein ausgeprägter Bockkopf mehr verlangt wie noch vor 3 Jahren. Punkte werden so vergeben, wie sich die Preisrichter vorstellen, dass ein Deutscher wieder heute auszusehen hat. Preis des Umweltministeriums. Für diese weißen Wiener? Manchester. So wider besseren Wissens ist so Unfug. Er ist der Beste, Fritz. Du bist kein Preisrichter. 98 Punkte. Dann sind ja fast 100. Nie werden 100 Punkte vergeben. Warum geben Sie dem Kanin nicht gleich die ganzen 100 Punkte? Landesverbands Ehrenpreis. Seit wann haben die im Ministerium Ahnung von Kaninchen? Was hältst du von dieser deutschen Riesenschecke? Sehr wenig von der deutschen Riesenschecke. Und der Angora? Oh ja, 97 Punkte. Ja, das geht. Ja. Wer ist denn der Züchter? Müller. Gerd Müller, kennst du den? Nee, kenn ich nicht. Neues Mitglied. Das muss interessant sein. Neu im Kaninchenzuchtverein und dann gleich so glänzen. Mit einem Angora. Ach, Anfängerglück. Fühl mal. Diese Wolle. Diese Haare. Ja. Ja, sehr nicht, oder? Schön, ne? Ja, feines Tier, du. Ja, feines Tier. Komm, Fritz. Wir gehen ein Stück Kuchen essen. Ja, gute Idee. Wo wir in Freudenstadt waren, die kennen da überhaupt keine Kaninchen. Ich meine, so wie wir hier zu Hause züchten, Verein und so. Die denken, Kaninchen gibt es nur im Wald oder im Park. Bei Angora denken die an Unterwäsche. Glaubst du eigentlich an Wiedergeburt, Fritz? Nee, daran glaube ich nicht. Dass die Rehe im Wald, die Wildschweine, die Elefanten im Zoo, dass die Haustiere, dass die alle... Nee, ich glaube an Gott, an Jesus. Und wenn wir jetzt vielleicht schon tot sind und wissen das gar nicht? Ich meine, könnte dieser Raum hier, diese Kaninchenausstellung, das könnte ja auch die Hölle sein. Und wer ist der Teufel? Ich. Mensch, Willi, ist ein guter Witz so. Sind Mörder nicht dazu verurteilt, in die Macht des Bösen zu kommen? Einfach so, als wenn sich was in Luft auflöst. Ohne Grund. Einfach futsch. Ohne Befehl und so. Fritz, warum leben wir? Das ist ein großes Rätsel. Wieso bin ich kein Kaninchen? Wieso bist du kein Affe? Also jeder hat was von einem Affen. Jeder Vorfahre von mir oder von dir hat mehr oder weniger was vom Affen. Aber deswegen bin ich trotzdem nicht ein Affe. Also, ich verhalte mich vielleicht bei gewissen Begebnissen, bei gewissen Gelegenheiten. Manchmal, da verhalte ich mich vielleicht affenähnlich. Was aber von anderen Menschen nicht groß beachtet wird, weil die ja selber täglich affenähnliche Dinge tun. Was man selber tut, ist erstmal nichts Verbotenes. Ist die Gesetzgebung macht einen Strafbestand daraus. Bei uns wird einer vermisst. Wer wird vermisst? Italiener. Enzo heißt er. Na und? Hab ich es nur mal so gesagt. Eva hat einen Nervenzusammenbruch gehabt. Was? Liegt in einem Krankenhaus in Baden-Baden. Ja, das ist einfach so nebenbei? Also, deine Haltung, Willi, ist ein bisschen seltsam. Wieso liegt deine Frau nicht im Knappschaftskrankenhaus? So viel näher. Baden-Baden ist die Landschaft besser. Nachts sieht man da besser. Die Sterne und so. Die Luft. Ich habe ihr außerdem eine CD mitgegeben. Vivaldi. Die vier Jahreszeiten. Bei Erika im Bierkeller ist ein Mann gefunden worden. Tot. Erschossen. Damit kommst du erst jetzt. So was sagt man schneller, Fritz. Wer ist der Tote? Tja, Willi, der heißt auch zufällig Enzo. Erika hat ihn erkannt. Hat Erika den Enzo erschossen? Nee, Dann streitet sie ab. Das Bierkellerfenster stand auf, weißt du, wo die Bierfässer reinrutschen. Man nimmt an, der Tote ist von außerhalb in Erikas Bierkeller gebracht, also geschmissen worden. Furchtbar. So was die Menschen fähig sind, da ist man fassungslos. Ich hole mir noch ein Stück Kuchen. Bringst du mir ein Stückchen Käsekuchen mit, Willi? Ach, hör mal, Fritz. Meine Gedanken, Fritz, mein Kopf. Ja, was denn? Ich habe den Kopf verloren, Fritz. Meine Gedanken waren wie bescheuert. Und da sehe ich das offene Kellerfenster und es war ja Nacht. Wo waren meine Gedanken, Fritz? Wie, du hast mit Eva. Mensch, hoffentlich sagt dir nichts. Gibt's ein Krankenhaus in Baden-Baden eine Möglichkeit zu beichten? Ja, wird wohl, ist alles vom Feinsten da. Hast du meine Pistole dabei? Ja, ich gebe sie dir draußen. Erwin hat übrigens zugemacht, weil er überfallen wurde. Weil er in den Lauf einer Pistole geschaut hat. Er hat nur einen maskierten Mann gesehen, wenn ich. Deswegen macht er seine Kneipe zu. Und wir müssen jetzt nach Erika gehen. Das war ein Unfall, Fritz. Beides war ein Unfall. Enzo und Erwin. Bin kaputt, biologisch gesehen. Ich habe gestern mal ausgerechnet, wie oft bei mir schon mein Herz geschlagen hat. Ziemlich oft. Das grenzt an Wunder, Willi. Nicht, und da wundern die sich, wenn sie krank werden. Ja, nicht das Kranke ist das Außergewöhnliche, sondern das Gesunde. Wenn ich nur ein Bier trinke, ich meine, was man so reinschüttet in sich so im Laufe seines Lebens, der Körper, der muss das verarbeiten. Ja, der muss da mit diesen Mengen fertig werden. Ja, das ist viel. Ja, auch was man so erlebt, ne? Im Leben. Am Ende. Enzo war ein Unfall, Fritz. Und das mit Erwin. Der Überfall, das war auch ein Unfall. Gut, der Enzo ist jetzt tot. Warum, Willi, warum beerdigen wir unsere Toten? Ich will's dir sagen, weil's verlangt wird. Von der Polizei, vom Gesetzgeber. Ja, glaubst du etwa, ohne den Gesetzgeber, ohne die Polizei, ohne Pfarrer gäbe es Ordnung? Ja, Pfarrer sind genauso gut Ordnungsstifter wie die Polizei. Man denkt, vielleicht Kaninchen, die wären einfach nur so da. Aber wenn ich dir sage, dass jeder Kaninchenzuchtverein eine Satzung hat, eine Vereinssatzung, wo genau drin steht, was jedes Mitglied hier tun und lassen darf. Ja, Knastrologen werden da zum Beispiel nicht aufgenommen. Ja, ist nicht vorgesehen. Das mit Enzo, das war auch nicht vorgesehen. Das war ein Unfall. Genau wie der Überfall beim Erwin. Sag mal, wo ist der eigentlich abgeblieben, der Erwin? Hat er sich auch in Luft aufgelöst? Ist der geplatzt oder was? Erwin war kein Kaninchenzüchter. Ja, ich wüsste nicht, dass er ein Hobby gehabt hätte. Ja, deine Eva ja auch nicht, außer alte Bibel vielleicht, ne? Ja, und dieser Italiener, der Enzo da, der wäre doch sicher nie drauf gekommen, zum Beispiel, was weiß ich hier, Brieftaubensport zu betreiben. Den Erwin, den hätte man doch mal sehen müssen, zwischendurch. Sag mal, Willi, kannst du besser schlafen, wenn du was Furchtbares getan hast? Oder kannst du schlechter schlafen? Vielleicht gibt's ja tatsächlich so was wie das Gewissen. Das innere Gewissen, das unabhängig von der Gesetzgebung funktioniert, weißt du? Das innere Kind, die Erziehung, Mutter, Vater, Tanten und die Omas. Die keine Affen waren und keine Affen sind. Man ist ja nicht unter Affen groß geworden. Willi, die Menschen ähneln sich. Es gibt ganz wenige, die vollkommen anders sind. Das sind die Ausreißer in der Statistik. Ja, die fallen aber schnell auf, weil, das, was sie tun, so aus der Norm fällt, dann will er nicht verstehen. Ich habe Erwin erschossen. Weil er hat mich erwischt, wie ich an seine Kasse wollte. Die Scham, die war so groß für mich. Der Erwin glotzt mich an, so spöttisch, stehst du? Bis er tot war. Dann nicht mehr. Das war beides ein Unfall. Erwin und Enzo. Unfälle, beides. Keine Frage, Willi. Beides ein Unfall. Beides Notwehrunfälle, ganz klar. Solange wir uns kennen, sind wir Freunde, Willi. Hat uns irgendwas um? Nee. Warum tut's das nicht, Willi? Weil einer sich auf den anderen verlassen kann. Wenn einer von uns in der Scheiße steckt, dann holt der andere ihn wieder raus. Da brauchst keine langen Gespräche oder so. Jeder von uns ist sich vollkommen sicher, Willi, ich kann mich auf meinen Freund verlassen. Ja, Fritz, so ist das. Fritz, ist dir nicht gut? Wenn einer von uns in der Scheiße steckt, Willi, dann holt der andere den wieder raus. Da gibt es kein langes Rede. Jeder von uns ist sich vollkommen sicher. Ich kann mich auf meinen Freund verlassen. Fritz, was ist los? Fritz, wo? Wir halten mal zusammen, Willi. Solange lange Lede. Fritz! Wo bist du denn, Fritz? Was machen Sie denn hier? Wie sind Sie hier reingekommen? Durch die Luft? Ich dulde jetzt keine blöden Scherze. Antwort, was suchen Sie hier? Komm, Willi, ist gut. Ich bin's, Erika. Aber die Tür, die war doch abgeschlossen. Ja, durch die Luft. Du hast doch selbst gesagt, der Enzo hätte sich in Luft aufgelöst. Jetzt heißt es sogar, deine Eva in Baden-Baden, die hätte sich auch aufgelöst. Eva? Aufgelöst? Ja, Willi. Und ich kann das auch. Eva, der Fritz eben. Und du gehst auch? Ich bin eigentlich gar nicht mehr da. Was du siehst, ist eine Illusion. Pass mal auf. Tatsächlich. Sie ist weg. Und jetzt bin ich wieder da. Na, wie gefällt dir das? Gut. Gefällt mir gut. Ich war eben ganz dicht hinter euch bei der Kaninchenausstellung schon. Und ihr habt nichts gemerkt, weil ich Luft war. Da habe ich dann gesehen, dass der Fritz sich auch plötzlich auflöste. Und dann wurde bei mir in der Kneipe erzählt, die Eva wäre auf geheimnisvolle Weise in Baden-Baden abhanden gekommen. Klar, aufgelöst hat die sich. Wie soll man sich jetzt verhalten, Willi? Was soll man tun? Ich kann das nicht glauben. Diese Bibeln, die hier überall in den Schränken lauern. Ob das ein Zeichen ist? Da ist vorher so eine gespenstische Ruhe gewesen, eine Erwartung. Sollte das ein Zeichen sein? Erwarten wir die Ankunft? Oh, mir stockt der Atem. Die Ankunft des Herrn. Und welcher Herr wird uns erscheinen? Wer wird es sein? Oder ist er schon mitten unter uns? Steht er schon hier im Zimmer? Möglich. Warum nicht? Nebenbei, auch Tote verschwinden. Der Enzo ist seit gestern weg. Da, wo er lag, ist nichts mehr zu sehen. Weg. Und auch die Susi, du weißt schon, die sich beruflich immer hinlegt, die ist schon seit 3 Tagen weg. Spurlos verschwunden. Es traf sie bei ihrer Berufsausübung. Das war nicht angenehm für den Freier. Der hat sich so erschrocken, dass er sich auch aufgelöst hat. Aber er wurde wiedergeboren als Affe. Der ist jetzt als Pavian im Kölner Zoo, rennt immer im Kreis rum. Woher weiß der sich aufgelöst hat, dass er nicht mehr sichtbar ist? Kann man ohne Körper einen Verstand haben? Ich habe einen, das weiß ich. Ob andere auch einen haben, kann ich nicht sagen. Erika, ich muss weg, ich muss beichten. Am besten gleich im Kölner Dom. Kölner Dom? Zu spät. Auch Gebäude lösen sich inzwischen auf. Hast du das noch nicht gehört? Nein. Und ich? Warum löse ich mich nicht auf? Ich bin doch hier. Ich bin doch nichts Besonderes. Genau. Du solltest dich nicht für was Besseres halten, Willi. Versündige dich nicht. Na, ich will ja auch nichts Besonderes sein, Erika. Erika? Erika! Weg. Ich muss telefonieren. Wo ist das Telefon? Verdammt. Auch weg. Willi! Willi! Was ist denn? Du hast doch gesagt, ich kann hier bleiben, wo sich rund um mich herum alles auflöst. Was ist los? Alles löst sich in Luft auf, Susi. Du auch. Ach komm, Willi, jetzt nerv mich, Mensch. Meinetwegen penn weiter, mach nicht so einen Krach hier. Mama? Was ist los, Fritz? Mama! Schlaf jetzt weiter, die Mama kommt nicht. Nerv nicht. Kleine Kinder nerven nicht, Susi. Als ich so klein war, da hatte ich kein Kinderzimmer. Da brauchte ich nicht nach meiner Mama schreien. Ich war immer bei Mama im Bett. Der Fritz hat mich gekniffen. Ruhe, Gert. Gar nicht. Blöde Petze. Mama ist nicht da. Komm, jetzt ist aber gut, ja? Hier in Baden-Baden liegt schon der erste Schnee. Eva? Nein, deine Eva ist nicht da, Willi. Ich bin es, die Susi. Ich mach uns mal einen Kaffee, ne? Wenn alles sich auflöst, hat auch der Traum keinerlei Bedeutung. Er ist ohnehin nur ein Abfallprodukt des Geistes. Dem widerspreche ich energisch. Träume haben eine sehr große, entscheidende Bedeutung für unser Leben. Im Traum verarbeiten wir die Erlebnisse des Wachseins. Ja. Wir sortieren da etwas. Wir bringen etwas in die Kammern des Geistes hinein. Wie eine Maus, die Körner sortiert. Das war Professor Erwin. Was ist los? Er hat viel über die Reinheit des deutschen Biers geforscht und geschrieben. Sag mal, Willi, ist das, weil heute die Mondfinsternis ist, oder was? Nein, die Mondfinsternis hat keinerlei Auswirkung auf unseren Schlaf und folglich auch nicht auf unsere Träume. Aber Herr Professor, es ist doch längst bewiesen... Gar nichts ist bewiesen. Wenn Sie mich einmal ausreden ließen, könnte ich Ihre armseligen Gedankengebäude in Luft auflösen. Genau. Alles löst sich auf. Der Fritz hat mich angespuckt, Mama. Was ist hier eigentlich los, sag mal? Wenn Erika und Fritz groß sind, dann ziehen wir von ihr weg. Ja, mach das, Willi. Es war besser heute als morgen. Aber wenn die groß sind... Das Großhirn führt dann nicht mehr Regie. Es ist, als wenn im Kopf etwas platzt und sich auflöst. Erwartungen. Hoffnungen. Vorstellungen. Alles löst sich auf, Susi. Und verschwindet. Ich weiß es, Willi. Ich weiß es.